diese Eigenwahrnehmung, dieses Cogito ergo sum macht uns zu besonderen Wesen, gerade weil das Ich nicht wissenschaftlich bewiesen werden kann. Es ist der tägliche Beweis unserer transzendenten Existenz. Der da vor unserem eigenen inneren Auge ausgebreitet wird. Denn letztlich ist dieses Ich ein göttliches Geschenk, außerhalb des Zugriffs menschlicher Wissenschaft. Die Existenz des Ich ist zugleich die Widerlegung der Behauptung, dass nur existiert, was auch wissenschaftlich beweisbar ist. Immer wieder liest man zum Teil über großspurig vorgetragene angebliche Ergebnisse der Forschung, die das Ich, das Selbstbewusstsein zu erklären vorgeben. Da wird dann von Schleifen der Wahrnehmung, dem Ich als Illusion, wessen Illusion wäre das denn dann, und Wahrnehmungsexperimenten schwadroniert. Alle diese Ansätze sind in der Vergangenheit nach kurzer Zeit wieder im Orkus aussortierter Sackgassen der Wissenschaft verschwunden. Hier turnen Amöben durch eine Chipfabrik und behaupten, sie erklären zu können, dabei können sie nicht mal das Türschild des Pförtners entziffern. Wenn das Ich unsere Essenz ausmacht, und zugleich die Basis für die menschliche Freiheit ist, dann ist es nur natürlich, dass jeder von uns nach einer Maximierung seiner individuellen Freiheit strebt. Daraus können wir ableiten, dass es ein vernünftiges Ziel ist, die Summe der Freiheit aller Individuen in einer Gesellschaft zu maximieren. Diese Maximierung erfolgt logisch dadurch, dass man zwei Forderungen akzeptiert. Erstens, darf es keine Einschränkung der Freiheit durch einen Dritten oder den Staat geben, die nicht begründet werden kann? Und zweitens findet die individuelle Freiheit ihre Grenze nur und ausschließlich in den Rechten Dritter. Das Recht Dritter ergibt sich aus der Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz. Es ist dies die einzige Form der Gleichheit, die irgendeine Berechtigung vorzuweisen hätte. Alle anderen Forderungen nach Gleichheit, zum Beispiel des Einkommens, des Vermögens, des Ergebnisses unterschiedlicher individueller Lebensläufe, können keinerlei logische Konsistenz vorweisen. Sie sind immer und ohne Ausnahme Verstöße gegen die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz. Das führt uns zurück zu der Frage, warum Rechtssicherheit, Vertragsfreiheit und Eigentumsordnung den Rahmen unserer sinnvollerweise egoistischen Selbstoptimierung vorgeben. Sowohl unsere Freiheit als auch unser körperliches Wohlergehen lassen sich am besten realisieren, wenn wir über ein Wirtschaftssystem verfügen, welches die Menge und die Qualität von Gütern maximiert, die wir auch haben wollen, die also unseren Bedürfnissen entsprechen. Es ist eine empirisch beobachtbare Tatsache, dass die dafür notwendigen Produktionsmittel und Verfahren eine hochgradig verfeinerte Arbeitsteilung voraussetzen. Arbeitsteilung wiederum hat eine Koordination zwischen den daran teilnehmenden Individuen zur Voraussetzung. Die Teilnehmer dieser Arbeitsteilung müssen also in Beziehungen untereinander treten. Damit diese Beziehungen funktionieren können, müssen sich die Beteiligten auf Regeln verständigen. Das ist die Rechtssicherheit. Damit das System der arbeitsteiligen Koordination flexibel auf sich ändernde Umstände, die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung, reagieren kann, müssen die Teilnehmer untereinander frei sein, Vereinbarungen, die die Zusammenarbeit regeln, stets neu zu schließen. Das ist die Vertragsfreiheit. Und damit der Einzelne überhaupt etwas zu diesem Prozess beisteuern kann, muss er über Ressourcen verfügen, deren Einsatz er selbst bestimmen kann. Da Ressourcen in der Regel knapp sind und nicht mehrere Personen die gleiche Ressource zur gleichen Zeit für den arbeitsteiligen Prozess nutzen können, muss ihre Verfügungsgewalt exklusiv sein. Das ist das Eigentum.